Dieses Buch hat kein Happy End. Es belegt nicht, dass eine junge Frau, die mit Hartz IV aufwächst, in Deutschland alles erreichen kann, was sie sich wünscht. Es macht die Traurigkeit, die ich als Kind gespürt habe, nicht ungeschehen oder gar sinnvoll. Es ist eine Aufforderung zu einem neuen Verständnis, zu einer neuen Großzügigkeit, zu einer dadurch erst greifbar werdenden neuen Sozialpolitik. Ich erzähle meine Geschichte, weil sonst niemand diese Geschichten erzählt. Und wenn es doch mal passiert, dann meistens falsch oder ideologisch überfrachtet. Ich schreibe auf, was ich weiß, was ich erlebt und gelernt habe. Ich würde das nicht tun, wenn ich nicht daran glaubte, dass Texte etwas ändern. Und wenn dieser Text am Ende doch nichts ändert, dann kann ich Menschen, die mich wütend machen, jetzt mit 200 Seiten Hardcover bewerfen, anstatt sie böse anzuschauen und die Wut in mich hineinzufressen. Ich bin genügsam.